Wolfgang Sursky hören mit dem Titel Der Maschinenmensch. Der Sprecher ist Klaus Nägelen. Im Jahre 1624 widmete der toskanische Zeichner Giovanni Battista Braccelli dem Herzog Piero de' Medici eine Sammlung von 48 Kupferstichen. Sie zeigen seltsam bizarre Figuren, aus Kugeln, Würfeln, Blechkästen, Drähten und Stahlschienen montierte Gestalten, deren Bewegungen und Gebärden zu Posen erstarrt sind. Wo sonst das Herz schlägt, bimmelt in einer Kreatur ein Glöckchen. Einem Ballspieler ist sein Spielzeug als Hand angewachsen. Der Ball ist Teil seiner Anatomie. Braccellis Roboter, die Fantasien des Kubismus und Surrealismus um 300 Jahre vorwegnehmen, reduzieren den Menschen, diese Krone der Schöpfung, auf seine körperlichen Bauteile. Gesichtslos verfremden sie das Ideal harmonischer Schönheit, an der man die menschliche Erscheinung zu messen pflegt. Ohne Zweifel hatte Braccelli Komik und Provokation im Sinne, als er den Menschen zur mechanischen Kunstfigur entstellte. Doch insgeheim muss er geahnt haben, was aus dem Menschen einmal werden könnte. Eine leblose Kopie seiner selbst, eine technische Konstruktion, ein Maschinenmensch. Lange sollte es nicht dauern, bis Braccellis Karikaturen die Weihen der Philosophie erhielten. Gut 120 Jahre später verkündete der französische Arzt und Philosoph Julien Offray de la Mettrie seine berühmte These vom Menschen als Maschine. La Mettrie, Stammvater des französischen Materialismus, dessen Schriften der Scharfrichter verbrannte, bevor ihm Friedrich der Große das Asyl seines Hofs gewährte, stützte seinen Befund auf den beobachtenden Blick des Arztes. Er entdeckte, wie die Triebfedern der menschlichen Maschine die vitalen Automatismen erzeugen. Der Körper fährt beim Erschrecken über den unerwarteten Anblick eines Abgrunds maschinenmäßig zurück. Die Augenlider schließen sich, wie man sagt, wenn ihnen der Schlag droht. Das Herz, die Arterien und die Muskeln ziehen sich während des Schlafes ebenso zusammen wie im Wachen. Die Lunge tut ihren Dienst wie ein beständig aufgetriebener Blasebalg. Die Erektionsmuskeln richten das Glied bei Menschen wie bei den Tieren, welche sich damit auf den Leib schlagen, auf. Ja, selbst beim Kinde ist dieser Teil, wenn er auch nur wenig gereizt wird, in späteren Jahren der Erektion fähig. Aber nicht allein die unwillkürlichen Reaktionen, auch die seelischen Empfindungen und die Verstandesleistungen des Gehirns gehorchen maschinellen Prinzipien. La Mettrie folgte keineswegs dem dualistischen Mythos seines Vorgängers Descartes, wonach das Gespenst des Geistes den Maschinenkörper beseelte, sondern erklärte die Seele selbst zu einem materiellen Knotenpunkt, Denken und Wahrnehmen zu körperlichen Vorgängen. Wieder die Abwertung des Körpers im Namen der Vernunft verfocht La Mettrie die materielle Einheit von Leib und Seele, das Beziehungsgefüge der menschlichen Psychosomatik. In der Blütezeit der automatischen Enten, Flötenspieler, Schachapparate und Schreibroboter, aber auch der ersten mechanischen Webstühle in der französischen Seidenmanufaktur, träumte der Außenseiter La Mettrie den alten Traum von einem mechanischen Doppelgänger des Menschen, von einem sprechenden Androiden, der alle Bewegungen des Geistes und Herzens auf immer in sich vereinigen sollte. Im Sommer 1926 wurde bei den Musiktagen in Donaueschingen Oskar Schlemmers triadisches Ballett mit der neuen Begleitmusik von Paul Hindemith aufgeführt. In Schlemmers Gesamtkunstwerk, das Bühnenraum, Choreografie, Musik, Farbe und Gefühl zu verbinden trachtet, schlüpfen die Tänzer in raumplastische Kostüme aus Aluminium, Gummi, Draht und Zelluloid, die ihre Körper wie ein Gehäuse umhüllen und sie zu typischen Raumkörpern verwandeln. Zur strengen Mathematik des Tanzes kommt Hindemiths Musik für eine mechanische Orgel, deren Sinn Oskar Schlemmer in seinem Tagebuch notierte. Und warum eine mechanische Orgel? Weil der mechanische Spielapparat der Stereotypie der Tanzweise im Gegensatz zu dem heute sehr gebräuchlichen seelisch-dramatischen Überschwang entgegenkommt, andererseits die Parallele bildet zu den körpermechanischen, mathematischen Kostümen. Zudem wird das etwas Puppenhafte der Tänze mit dem Spieldosen-ähnlichen musikalischen konform gehen und aller Voraussicht nach eine Einheit schaffen, die dem Begriff Stil entspricht. Sollen nun, könnte man sagen, die Tänzer nicht vollends Marionetten sein, an Drähten gezogen oder, besser, von einem vollendeten mechanischen Präzisionswerk aus selbsttätig bewegt werden, fast ohne menschliches Dazutun, es sei denn am unsichtbaren Schaltbrett? Ja, es ist nur eine Frage von Zeit und Geld, das Experiment in dieser Weise zu vervollständigen. Wie schon Heinrich von Kleist bezauberten die Gliederpuppen auch den modernen Bühnenmeister des Dessauer Bauhauses. Ihre Anmut, Grazie und Leichtigkeit heben die natürliche Schwerkraft der Körper auf. An den Fäden ihrer Lenker schweben sie über dem Bühnenboden, gehorchen jedem Befehl. Während der Mensch gegen den Widerstand seines Körpers kämpft, jede innere Regung ihn aus der Bahn seiner Bewegungen zu bringen droht, erweist sich der Gliedermann als willige Maschine. So steht Schlemmers Utopie eines kollektiven Marionettentheaters für eine geschichtliche Tendenz, in der sich nach einem Worte von Karl Kraus gelegentlich der Vervollkommnung der Maschinen die Betriebsunfähigkeit der Menschen herausstellt. So wenig Gott den Menschen nach seinem Bilde formte, so wenig gleichen die Androiden, Homunkuli und Automaten, die die Kultur- und Technikgeschichte bevölkern, ihren menschlichen Schöpfern. Zwar nimmt sich der Mensch selbst zum Vorbild, wenn er an Gottes Stelle tritt und seine künstlichen Antipoden ersinnt, aber seine Kunstfiguren sind keine Abbilder, keine Kopien oder Duplikate, sondern Phantome seiner Wünsche und Ängste. Die synthetischen Menschen verkörpern übermenschliche Fähigkeiten, Körperkräfte, Intelligenz und Moral, dienen ihm als fügsame Gehilfen und Diener, fesseln die erotische Begierde, oder treten ihm als selbstständige Macht entgegen, die sich seiner Kontrolle entzieht und ihn zu überwältigen droht. So geistert durch die mittelalterlichen Sagen vom magischen Zauberer Vergilius ein eherner Kopf, der nicht nur reden, sondern auch die Zukunft voraussagen konnte. Ähnliches berichten Legenden von den beiden Universalgelehrten des 13. Jahrhunderts, Roger Bacon und Albertus Magnus, die schon immer im Geruch alchemistischer Hexerei gestanden hatten. Albert der Große soll 30 Jahre an einem Kunstmenschen gebastelt haben, der neben der Sprache auch alle Geheimnisse der Welt kannte. Und als sein Schüler Thomas von Aquin sein Studierzimmer betrat und den Automaten hörte, soll er diesem Teufelswerk mit einem Schlag den Garaus gemacht haben. Diese Figuren übertrafen ihre Herren auf deren angestammtem Gebiet, dem Wissen von Gott, Mensch und Welt. Selbst als moralische Wesen können die Maschinenmenschen ihre Baumeister überholen. Nach den Gesetzen der Robotik, die Isaac Asimov in der Mitte unseres Jahrhunderts aufgestellt hat, darf ein Roboter kein menschliches Wesen verletzen oder in Untätigkeit zulassen, wie es Schaden erleidet. Er hat allen Befehlen zu gehorchen, mit Ausnahme jener, die andere Menschen in Mitleidenschaft ziehen. Von den Ingenieuren zur ewigen Güte verdammt, handeln diese tugendhaften Helden der Science Fiction nach sittlichen Maßstäben, denen der Mensch kaum nachzukommen vermag. Die Maschinen führen ihm vor, was er selbst nicht ist. Während über das Sexualleben der Roboter bisher nur wenig bekannt geworden ist, erzählen ältere Geschichten von erotischen Beziehungen des Mannes zu weiblichen Kunstpuppen, belebten Statuen oder mechanischen Huren. Der Hexenmeister Vergilius soll sich auch eine künstliche Dirne gebaut haben, die ihm jederzeit zu Willen war. Über den hohen Ritter Tristan kündet eine nordische Sage, er habe sich von kunstfertigen Goldschmieden eine mechanische Isolde anfertigen lassen, die einer königlichen Domina gleich in Pelz gehüllt ein goldenes Zepter hielt, auf dem ein Vogel mit seinen bunten Flügeln flatterte. Ein Loch in der Brust enthielt eine Dose voll wohlriechender Essenzen, die die Statue in angenehme Düfte hüllte. Zu ihren Füßen wackelte ein Hündchen beständig mit dem Kopf, während die Magd Brangäne ihr den Liebestrank darbot. Geblendet von Gold und Edelstein muss der liebestolle Tristan die Kuriosität seiner künstlichen Geliebten gänzlich übersehen haben. Nicht viel anders erging es in E.T.A. Hoffmanns Nachtstück vom Sandmann dem jungen Nathanael mit der Automatenpuppe Olympia. Auch sie diente dem Verliebten als Projektionsfeld seiner Wünsche, als Objekt der Selbsttäuschung und Illusion, in der sich jede Erfahrung ins Gegenteil verkehrt. Nachdem der ahnungslose Jüngling seine Angebetete zunächst aus der Ferne durch ein Taschenfernrohr bewundert hatte, begegnet er ihr schließlich auf dem Fest ihres Schöpfers Balanzani. Als der Tanz beginnt, findet er sich unversehens neben ihr und ergreift stammelnd ihre Hand. Eiskalt war Olympias Hand. Er fühlte sich durchbebt von grausigem Todesfrost. Er starrte Olympia ins Auge, das strahlte ihm voll Liebe und Sehnsucht entgegen. Und in dem Augenblick war es auch, als fingen an, in der kalten Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen. Und auch in Nathanaels Innern glühte höher auf die Liebeslust. Er umschlang die schöne Olympia und durchflog mit ihr die Reihen. Weder der maschinelle Takt, den die Puppe dem Tanzrhythmus aufzwingt, noch ihre einsilbigen Seufzer, die alles zu versprechen scheinen, weder die Kälte ihrer Kunstlippen noch die höhnischen Späße der anderen vermögen dem Unglücklichen die Augen zu öffnen. Liebesblind verfängt er sich im Zauber der Maschine. Erst als nach einigen Tagen die tote Braut bei einem Streit zu Bruch geht, zerstört die Wirklichkeit den Schein. Doch die Entzauberung der romantischen Passion nimmt einen tödlichen Ausgang. In der Raserei der Verzweiflung folgt er dem Ruf der Augen und springt über das Geländer. Mit der Entmachtung der Götter wandelt sich die kulturelle Bedeutung der Automaten. Denn die Entzauberung der Welt befreit nicht nur die findigen Konstrukteure vom Geruch der schwarzen Kunst, sondern installiert auch die Prinzipien der Kausalität und der Nützlichkeit. Unter dem Banner allseitiger Determination verlieren die Kunstfiguren ihre Faszination als Wunschbilder. Nicht die Imitation Gottes, die Unterwerfung der Natur ist das Programm der modernen Technik. Längst sind die Marionetten, Kunstpuppen und Homunkuli in die historischen Beinhäuser der Museen, Jahrmärkte und Kuriositätenkabinette abgewandert. Ihren Platz haben jene modernen Golems und Roboter, Apparaturen und Anlagen eingenommen, die all die Aufgaben erfüllen, zu denen der Mensch nicht mehr nütze ist. In Zeiten industrieller Massenfertigung soll eine Maschine nicht die vielfältigen Leistungen und Fertigkeiten Einzelner nachahmen, sondern eine Einzelleistung vieler ersetzen. Je mehr indes moderne Automaten die klassische Mechanik hinter sich lassen, den einmal programmierten Algorithmus einlinig verketteter Abläufe sprengen und ihr Verhalten selbsttätig verändern, desto näher rückt der Umsturz alter Ordnungen. Der Biocomputer der nächsten Zukunft, in dem Elektronik, Biochemie und Gentechnik verschmelzen, wird eine molekulare Maschine sein, ein lebender Roboter, der Technik und Leben vereinigt. Die tradierten Gegensätze von Organismus und Maschine, von lebender und toter Materie, Natur und Kunst, mit denen der Mensch seine Umwelt aufzuteilen pflegt, könnten alsbald der Vergangenheit angehören. Bedroht ist ferner die herkömmliche Hierarchie der Schöpfung. Denn nach und nach befreien sich des Zauberlehrlings Sklaven von ihren Herren, kündigen den Gehorsam auf und entreißen ihnen die Krone. Begabt mit übermenschlichen Fähigkeiten, errichten die lebenden Roboter endlich jene verkehrte Welt, von denen das Tier immer geträumt hatte. Sie erklären den Menschen zum Studienobjekt, sperren ihn in Käfige und Labyrinthe, untersuchen sein Verhalten und richten ihn zur Arbeit ab. In den Vergnügungsparks jagen sie die alten Herren durch die Kulissen der Welt und ergötzen sich an ihrer Panik. Und die automatischen Kopien, die der Mensch erstellen wird, um einen Doppelgänger zur Hand zu haben, werden eines Tages ihre lästigen Schöpfer in die Werkzeugkiste stecken, um auf immer ihren Platz einzunehmen. In der Endzeit der Menschheit läutet der lebende Maschinenmensch seine Epoche ein. Wie die Automaten allmählich das Leben erobern, so verkommt umgekehrt der Mensch zur Maschine. Die Mechanisierung des Menschen verläuft parallel zur Humanisierung der Maschine. Nicht ohne Grund spricht man im mechanischen Zeitalter von Staats-, Arbeits- und Wohnmaschinen, von Wunschmaschinen und sozialen Mechanismen, von der Maschinerie der Bürokratie und des Militärs. Dass der Mensch eine Maschine sei, ist in der Moderne nicht länger eine philosophische Spekulation, sondern soziale und psychische Wirklichkeit. Die Linie zwischen Mensch und Maschine, die das Wort vom Maschinenmenschen ironisch verwischt, geht mitten durch den Menschen und seine sozialen Lebenswelten hindurch. Komplexe Gesellschaften benötigen die Gleichförmigkeit des Verhaltens, die voraussagbare Stabilität der Handlungsmuster, damit die Menschen ihre sozialen Funktionen erfüllen und ihr Handeln aufeinander abstimmen können. Die Vielzahl der Funktionen, denen der Einzelne nachzukommen hat, die Vielfalt der Rollen und Handlungsfelder fordert geradezu soziale und psychische Apparaturen, die das Handeln organisieren und das soziale Netzwerk verknoten. Daher bezwingen im Prozess der Zivilisation die Maschinen nicht nur die äußere Natur, sondern auch die innere Natur des Menschen und seine sozialen Verhältnisse. Der moderne Zentralstaat monopolisiert die Gewalt, befriedet den sozialen Kampf und schützt die Menschen voreinander. Nach der Staatslehre des Thomas Hobbes errichten die Menschen, getrieben von grenzenloser Angriffslust und beständiger Todesfurcht, per Konvention die Riesenmaschine des Staates, jenes souveräne Ungeheuer, dem es obliegt, die Schrecken des Chaos zu bändigen und die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Wer gegen die Übereinkunft rebelliert, vergeht sich am sterblichen Gott Leviathan und gerät unweigerlich ins Räderwerk seiner Strafmaschinen. Der äußeren Kontrolle entspricht der innere Selbstzwang. Apparaturen der Selbstkontrolle nisten sich in den Individuen ein. Zäune der Angst verhindern Verstöße gegen das Normale. Die Impulse und Affekte werden von der motorischen Maschine blockiert, die Gefühle abgedämpft, die Seele dressiert. Die Regeln des sozialen Verkehrs verdichten sich zu einem kollektiven Habitus, zu Gewohnheiten der Selbstbeherrschung, die den anderen vor den eigenen Leidenschaften schützt. Die Schwellen der Scham und Peinlichkeit rücken ins Innere vor und sichern zugleich die Standards der gegenseitigen Zumutbarkeit. Hielten zuvor soziale Instanzen die wilden Menschen im Zaum, zähmt nun jeder sich selbst. Aber wo jede innere Regung der Herrschaft wachsamer Zensoren unterliegt, gerät sogar die Perversion, die alle Ketten abzuschütteln scheint, zu einer Maschinerie ohne Leidenschaft. Während draußen die erste Zivilisation der höfischen Gesellschaft ihrem Ende entgegenging, entwarf ein letzter Abkömmling des alten Regimes in der Kerkerzelle Szenerien sexueller Ausschweifung. Für die Wollust des Libertins erfand der Marquis de Sade nicht nur allerlei technische Apparaturen, handliche Requisiten und zweckmäßiges Mobiliar, sondern dieser konsequenteste Nachfahre des Materialisten Lametri organisierte die Orgie selbst wie ein maschinelles Räderwerk, das die Genüsse ineinander fügt und zu einem reibungslosen Ablauf verbindet. Die Sartre Gruppe ist eine kollektive Maschine der Perversion, die keine Einzelgänger duldet. Jedem wird seine Stellung zugewiesen und jeder in das mechanische Gefüge eingegliedert. Ist endlich die Maschinerie eingestellt, die Gruppe formiert, ihre Architektur vollendet, beginnt die Arbeit der Kopulation. Auf Befehl wird sie in Gang gesetzt. Alle arbeiten und ein Wärter geht umher, prüft die Funktionen, schmiert, zieht fest, stopft nach und wechselt die Ersatzteile. In dem institutionellen Gehäuse der Befehle und Anordnungen, der Überwachungen und Bestrafungen arbeitet die Orgie wie eine ausgeklügelte Maschine ohne Subjekt. Denn auch die Libertins unterwerfen sich, wie ihre geduldigen Opfer, den Gesetzen der perversen Automatik. Alle sind Bauteile des maschinellen Triebwerks. Aber nicht in den Schlössern ruchloser Grafen versammeln sich die modernen Maschinenmenschen, sondern in den Städten der Arbeit, in Fabrikhallen, Schreibsälen und Amtsstuben. Dort beherrscht die Organisation das Handeln, regieren die Maschinen der großen Industrie und die Regelapparate der Bürokratie. Schon ein halbes Jahrhundert nach de Sade schilderte Karl Marx das Schicksal der Arbeit unter der Despotie des kapitalistischen Fabriksystems. Aus der lebenslangen Spezialität ein Teil Werkzeug zu führen, wird die lebenslange Spezialität einer Teilmaschine zu dienen. Die Maschinerie wird missbraucht, um den Arbeiter selbst von Kindesbeinen in den Teil einer Teilmaschine zu verwandeln. In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs. In der Fabrik dient er der Maschine. Dort geht von ihm die Bewegung des Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier zu folgen hat. In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In der Fabrik existiert ein toter Mechanismus unabhängig von ihnen und sie werden ihm als lebendige Anhängsel einverleibt. Die Maschinen diktieren die Zeit des Handelns, erlauben keinerlei Verzögerung, bestimmen Tempo und Takt, gegen die kein Rhythmus aufkommt. Der Handlungssinn entleert sich zu monotonen Körperbewegungen und auch die Zusammenarbeit mit anderen folgt strikt den Geboten von Technik und Hierarchie. Auch die Produktivkraft der menschlichen Kooperation ist nämlich nichts anderes als eine soziale Megamaschine, in der die linear geordneten Teilaufgaben planmäßig ineinandergreifen und jede Abweichung dem programmierten Ablauf stört. Rationalisierung der Produktion heißt bis heute nicht nur Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch technische Systeme, sondern vor allem Zergliederung des Handelns, Abspaltung der manuellen Arbeit von Planung und Konzeption, bruchlose Einordnung der Arbeit in die Abläufe der Organisation. So bezahlt die moderne Arbeitsgesellschaft ihren Reichtum mit der Abwertung der arbeitenden Subjekte zu Körper- und Arbeitsmaschinen. Zu analogen Befunden kam zu Beginn dieses Jahrhunderts auch Marxens liberaler Widersacher, der deutsche Soziologe Max Weber. Trotz aller Faszination über die Leistungen rationaler Organisation ahnte Weber die Folgen der Bürokratisierung. Präzision, Eindeutigkeit und Aktenmäßigkeit, straffe Unterordnung und Unpersönlichkeit gleichen die verselbstständigten Strukturen des staatlichen Herrschaftsbetriebs dem Schreckbild einer lebendigen Maschine an. Eine leblose Maschine ist geronnener Geist. Nur, dass sie dies ist, gibt ihr die Macht, die Menschen in ihren Dienst zu zwingen und den Alltag ihres Arbeitslebens so beherrschend zu bestimmen, wie es tatsächlich in der Fabrik der Fall ist. Geronnener Geist ist auch jene lebende Maschine, welche die bürokratische Organisation mit ihrer Spezialisierung der geschulten Facharbeit, ihrer Abgrenzung der Kompetenzen, ihren Reglements und hierarchisch abgestuften Gehorsamsverhältnissen darstellt. Im Verein mit der toten Maschine ist sie an der Arbeit, das Gehäuse jener Hörigkeit der Zukunft herzustellen, in welche vielleicht dereinst die Menschen sich, wie die Felachen im altägyptischen Staat, ohnmächtig zu fügen gezwungen sein werden. Es sind die sozialen Maschinen der Organisationsgesellschaft, die versachlichten Herrschafts- und Arbeitsverhältnisse, die das soziale Leben durchdringen und seine letzten Nischen bedrohen. Nicht die Technik allein, die Großanlagen oder Industrieroboter, die sozialen und psychischen Kontrollen, die Ordnung der Arbeits- und Lebenswelten, der Geist der instrumentellen Vernunft und der Rechenhaftigkeit erzeugen die Einförmigkeit der Gesellschaftsmaschinen, in denen die Individuen zu verschwinden drohen. Bis in den sprachlichen Ausdruck und die Gestik des Körpers, bis in die Gedanken und Gefühle reicht der Imperialismus des Maschinenprinzips. Sprachformeln tilgen die Ausschweifung der Rede. Schablonen des Wahrnehmens und Denkens typisieren die Wirklichkeit. Schemata des Ausdrucks zügeln die Individualität. Regeln der sozialen Distanz entfernen die Menschen voneinander und verdünnen sie zu blassen Schemen. Da im Zustand sozialer Entfremdung niemand den anderen und kaum einer sich selbst zu kennen vermag, nimmt es nicht Wunder, dass in unbekannten Forschungslabors kluge Köpfe den Plan verfolgen, den Menschen sogleich durch Maschinen zu ersetzen. Und wer vermöchte schon mit Sicherheit zu sagen, wer von den Gestalten, die die öffentlichen Straßen und Plätze bevölkern, in Wahrheit ein lebendiges Wesen, oder dessen mechanischer Doppelgänger ist. Hier ist NDR 3. In der Bibliothek hörten Sie ein Essay von Wolfgang Sawski, Der Maschinenmensch. Der Sprecher war Klaus Mäkelin.